Der Uhu ist die größte heimische Eulenart. Er erreicht eine Flügelspannweite von 1,70 Meter. Seinen lautmalerischen Namen trägt dieser Riese der Nacht aufgrund des weithörbaren Rufes Uhu, Uhu.